Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um ein interessantes Thema, das viele von uns bewusst oder unbewusst kennen. Wie Musik uns beim Sport helfen kann. Ob beim Joggen, im Fitnessstudio oder sogar beim Aufwärmen im Schulsport. Musik ist oft unser geheimer Motivationsbooster, der uns hilft, das Beste aus uns herauszuholen. Aber warum ist das eigentlich so? Musik motiviert uns. Musik kann uns richtig pushen. Vor allem schnelle Songs mit einem guten Beat sorgen dafür, dass wir uns mehr anstrengen. Studien zeigen, dass wir durch Musik länger durchhalten und sogar schneller laufen können. Außerdem kann Musik uns beruhigen und uns somit helfen, länger durchzuhalten. Musik lenkt von der Anstrengung ab. Wenn wir Sport machen, spüren wir manchmal, wie anstrengend es ist. Vor allem bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Radfahren. Hier hilft Musik als Ablenkung. Sie überdeckt das Gefühl von Müdigkeit, weil unser Gehirn sich auf die Melodie konzentriert. So fühlt sich das Training weniger hart für uns an. Musik verbessert den Rhythmus. Bei Sportarten wie Tanzen, Aerobic oder sogar beim Laufen ist ein gleichmäßiger Rhythmus wichtig. Musik mit einem klaren Beat hilft uns im Takt zu bleiben. Das macht unsere Bewegung effizienter und kann sogar Verletzungen vorbeugen, weil wir kontrollierter trainieren und die Bewegung besser ausführen. Musik steigert unsere Laune. Sport kann manchmal nerven, besonders wenn wir keine Lust darauf haben. Aber wenn unsere Lieblingsmusik läuft, wird alles leichter. Gute Musik setzt Glückshormone frei und plötzlich macht sogar der Schulsport wieder Spaß. Also sollte man einmal unmotiviert sein, denk immer daran, Musik hilft dir immer weiter. Zusammenfassend kann man sagen, Musik ist ein natürlicher Sportbooster. Sie motiviert, lenkt ab und hilft uns im Rhythmus zu bleiben. Sie macht generell eine viel bessere Laune und hilft uns in schwierigen Situationen. Danke fürs Zuhören.